Hans fürs Ohr. Nummer 2. Neulich aus dem Leben eines Hans. Endstation 6. Zwischen den Jahren im Paralleluniversum. Ein Text von Alim Baluch, gesprochen von Fabian Neithardt. Es ist ein warmer, sonniger Dezembertag in Hannover, fast 70 Grad Fahrenheit. Vom Meer weht eine angenehme Brise und die allgemeine Finanzkrise hindert die Menschen nicht daran, wie verrückt Austern zu kaufen. Hannover County wurde nach dem niedersächsischen Vorbild benannt, lange vor dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, als die Briten noch einen König hatten, der kaum Englisch sprach und wann immer es ging von der Insel flüchtete, um in seiner Heimat an der Leine Zuflucht zu suchen. Hier, wie überall im küstennahen Virginia, liebt man Austern. Man muss nicht zur Oberschicht gehören, um Austern zu genießen. Diese kosten etwa 70 Cent pro Stück. Ich besuche die Familie meiner Freundin und bleibe über Weihnachten und Silvester. An Heiligabend gibt es Austern in allerlei Variationen. Roh, aber bitte nicht schlürfen wie diese barbarischen Franzosen. Gegrillt, als Auflauf und als Eintopf. Natürlich gibt es auch Garnelen und einen Felsenbarschsalat. Mir wird die große Verlegenheit zuteil, die eigentliche Hauptattraktion zuzubereiten. Das kann ja kein Problem sein. Jeder Mensch weiß, wie man einen Wels mariniert. Natürlich habe ich keine Ahnung, aber ich gebe mir keinerlei Blöße. Mal sehen. Knoblauch schadet nie, ein paar abstruse Gewürze, fertig ist der Wels und kann ab in den Ofen. Mögen ihn die klassische Musik besänftigen, den Ort seiner Gärung möglichst wohlschmeckend wieder zu verlassen. Das Abendessen erweist sich als kulinarische Seefahrt und dann kommt der pseudodekadente Moment. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben eine rohe Auster essen. Ich nehme die geöffnete Muschel in die Hand, mit der Gabel löse ich das Austernfleisch heraus und führe die Delikatesse zum Mund, ohne Zitrone und doppelten Boden. Niemand redet mehr, alle Augen sind auf mich gerichtet. Das glibberige Etwas in meinem Mund lässt sich leicht zerkauen. Schnell schlucke ich die Auster herunter und zeige mich begeistert, während ich meine spontane Übelkeit geschickt überspiele. Einen solchen Hochgenuss sollte man mit einem kräftigen Schluck Weißwein herunterschlucken. Der Geschmack der Auster sollte mich an Silvesterabend einholen. An jenem 31.12. sammelten wir uns zunächst bei Adam, einem konservativen, republikanischen, marktliberalen, kiffenden, waffenbesitzenden, sehr wohlhabenden, religiösen Juden mit einer Vorliebe für nicht koschere Produkte aus Deutschland. Adam wohnt in Arlington, außerhalb von Washington, D.C. »Ja, ich habe zweimal Bush gewählt. Das war ein Fehler. Wenigstens gebe ich es zu«, erklärte er völlig unvermittelt während eines Gesprächs über den sich anbahnenden Konflikt in Gaza. »Hast du denn diesmal Obama gewählt?«, frage ich naiv. »No way, aber jetzt, wo Obama gewählt ist, hoffe ich, dass er erste Schritte unternimmt, weiche Drogen zu legalisieren.« Ich zeige mich erstaunt. »Warum wählst du Republikaner, wenn du für die Legalisierung weicher Drogen bist? Du scheinst nicht für konservative Werte zu stehen.« Adam: »Machst du Witze? Ich hasse die Wertkonservativen, die unsere Rechte einschränken wollen. Ich bin Libertarian. Ich glaube an die Selbstregelungskräfte des freien Marktes. Der Staat soll sich aus allem raushalten, auch aus dem Privatleben der Bürger. Die Republikaner verteidigen wenigstens das Recht auf Waffenbesitz. Ich habe auch eine Kanone.« Ich frage: »Aus Spaß am Schießen oder zur Selbstverteidigung?« »Nein, weder noch. Ich habe das Recht, eine Waffe zu tragen, also tue ich es. Es ist ein politisches Statement. Jedes Individuum sollte das Recht haben, alles zu tun, solange es anderen nicht schadet. Man sollte alle Drogen, egal wie hart, legalisieren«, erklärt er inbrünstig und entschwindet kurzzeitig auf dem Balkon. Ich denke mir, laissez-faire heißt, lass mich in Ruhe, und spinne das Gespräch in meinem Kopf weiter. Adam: »Ich habe Heroin geraucht und Haschisch gespritzt. Das ist ein politisches Statement.« Ich: »Aber Haschisch kann man nicht spritzen.« Adam: »Egal, ich habe das Recht dazu.« Libertarians sind so etwas wie eine extremistische Abspaltung der FDP, in ihrer Marktgläubigkeit und in ihrem Individualismus viel abstruser, dafür aber authentisch und nicht so aufgesetzt und brechreizerregend wie Guido W. Bei der Präsidentenwahl ist der Kandidat der Libertarians naturgemäß so chancenlos, dass die meisten Libertarians die Republikaner wählen, um aus ihrer Sicht Schlimmeres zu verhindern. Nun sollte es zur eigentlichen Silvesterparty ins benachbarte Washington D.C. gehen. Während die Frauen mit dem Taxi gefahren sind, wollen wir Männer mit der U-Bahn nachkommen. Wir haben das Recht dazu, auch wenn die Temperatur dramatisch abgesackt ist und bei minus 9 Grad Celsius liegt. Die Kälte ist ein Schock. Adam drückt mir eine Flasche Whisky in die Hand und animiert mich, einen kräftigen Schluck zu trinken. Endlich an der U-Bahn-Station angekommen und mit der Rolltreppe heruntergefahren, fällt mir ein Mann auf der Schräge zwischen Fahrstuhl und Wand liegt. Wie die meisten Obdachlosen in diesem Land ist er Afroamerikaner. Aber wie kann man bei so einer Kälte unter fast freiem Himmel mit einem Schlafsack auskommen? Ich frage ihn, ob er nichts Wärmeres finden kann. Er heißt Andrew und versichert mir, dass er keine Lust hat, eine Einrichtung aufzusuchen. Dann sieht er mich fassungslos an. Du hast Nerven. Weißt du, dass man dafür verhaftet wird? Erst jetzt bemerke ich, dass ich seit geraumer Zeit ganz offen mit einer Whiskyflasche in der Hand unterwegs bin. Andrew hat früher als Journalist für ein Lifestyle-Magazin gearbeitet, aber war seinem Arbeitgeber nicht boulevardesk genug. Welche Lehren hat er daraus gezogen? Während mir bewusst wird, dass meine Begleiter nicht auf mich gewartet haben, referiert er. Überschriften sollten grundsätzlich das Wort Sex enthalten. Wichtig ist immer, einen Teaser zu haben. Eine sexy Überschrift führt dazu, dass der Artikel von vielen gelesen wird. Nun entwickelt sich ein langes und lebhaftes Gespräch über sensationsheischende Medien, bis ich plötzlich vor Schock erstarre. Wie lange stehe ich hier schon? Es ist Silvester, 20 vor 12 in einer fremden Stadt. Ich habe Adam und seine Freunde verloren, was kein so großes Problem wäre, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Auch das wäre kein großes Problem, wenn ich mein Handy dabei hätte. Ich habe Austerngeschmack im Mund. Andrew hat mir gerade erklärt, wie er obdachlos wurde, aber ich habe nicht zugehört. Ich blicke auf meine Whiskyflasche. Er schließt mit den Worten, manchmal geht es schneller, als man denkt. Den Text mit Illustration von Caspar David Engstfeld gibt es zum Nachlesen in der zweiten Ausgabe von Hans, ein Magazin für junges Leben in Hannover. Die aktuelle Ausgabe und weitere Informationen auf www.derhans.de.